Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Flederfreund. Schäferhund Chase und Cockapoo-Mädchen Sky spielten vor der Einsatzzentrale Fangen und jagten sich quer über den Spielplatz. Ich bin schneller! Chase schlug einen Haken, sprang auf einen der hohen Klettertürme. Wo ist er? Und als Sky genau unter ihm stand, ließ er sich fallen. Erwischt! Und jetzt du! Schon standen die Freunde wieder auf ihren Pfoten und die wilde Jagd ging von vorne los. Auf der Wiese nebenan spielten Ryder, Dalmatina Marshall und ihre Freundin Kati gemeinsam Frisbee. Den erwische ich! Mühelos fing der Junge die Frisbee-Scheibe auf. Also Ryder, wirf so weit du kannst! Es geht los! Wow. Ich hab ihn, ich hab ihn! Marshall rannte dem Frisbee hinterher. Ich erwisch ihn! Achtete nicht auf seine Pfoten, fiel über einen Busch, aber flitzte schon weiter. Die Scheibe flog und flog. Ich erwisch ihn noch! Und flog. Alle hatten einen Riesenspaß. Unglaublich, dass wir den ganzen Nachmittag spielen können, ohne dass ihr zu einem Notfall gerufen werdet. Ja, stimmt, das ist... Oh. Schnell griff Ryder nach seinem Pawpad, einem Handy mit großem Bildschirm. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, Ryder. Wir haben ein großes Problem im Rathaus. Ich kann die Glocke nicht läuten. Warum nicht? Weil jemand dranhängt und schläft. Dieser jemand war eine kleine, graue Fledermaus. Ach so, und wenn die Glocke läutet, bekommt die Fledermaus bestimmt Angst. Aber Henrietta wacht immer erst auf, wenn die Glocke läutet. Huhn Henrietta schlief wie immer in der Handtasche der Bürgermeisterin. Keine Sorge, wir können helfen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken und sausten zur Einsatzzentrale hinüber. Nur Marshall brauchte ein bisschen länger, denn er rannte ja immer noch der Frisbee-Scheibe hinterher. Frisbee oder Zentrale? Der Frisbee nahm ihm die Entscheidung ab. Er flog nämlich genau zu dem gläsernen Fahrstuhl hinüber, wo die anderen bereits auf Marshall warteten. Beides! Achtung! Skys Warnung kam zu spät. Marshall hatte seine Freunde bereits über den Haufen gerannt. Mit dem Frisbee im Maul. Ich hab doch gesagt, ich krieg ihn noch. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Freunde hinauf in die Einsatzzentrale. Die befand sich im obersten Stockwerk, von wo aus man einen herrlichen Blick über die Abenteuerbucht hatte. Auf dem Weg hinauf machten sich die Fellfreunde bereit, schlüpften in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken, in denen alles Platz hatte, was sie vielleicht brauchen würden. Zum Schluss setzten sie sich noch ihre Helme auf. Und dann waren sie da. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ach so. Marshall hatte noch den Frisbee im Maul und spuckte ihn schnell aus. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein, der an der Wand hing. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Eine kleine Fledermaus schläft im Rathaus. Sie hängt an der Glocke. Wisst ihr, Fledermäuse leben normalerweise mit anderen zusammen. Wenn sie alleine ist, hat sie sich wahrscheinlich verirrt. Wir müssen sie schnell wieder zu ihrer Familie bringen. Marshall, du kletterst am besten mit einer Transportbox zu ihr rauf. Aber pass auf, dass du sie nicht wächst. Warum nicht? Fledermäuse sind nachts wach und schlafen am Tag. Außerdem ist es einfacher, eine schlafende Fledermaus einzufangen. Alles klar. Ruh, ruh. Rettungshund. Oh, ich meine, ruh, ruh. Rettungshund. Jace, du hältst dein Netz bereit, falls die kleine Fledermaus versuchen sollte, wegzufliegen. Das ist ein Fall für Chase. Ich meine, für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. An der Seite der Einsatzzentrale befand sich eine große eiserne Stange, zu der Ryder jetzt hinüberlief. Er rutschte an ihr hinunter bis ins Erdgeschoss, wo sein rotes Quad stand, mit dem er an Land und auf dem Wasser fahren konnte. Marshall und Chase dagegen flitzten zu der langen Rutsche mit den vielen Kurven, die ebenfalls genau zu ihren Fahrzeugen führte. Zuerst sauste der kleine Dalmatiner sie hinunter, bis er in seinem Feuerwehrauto landete und schnell noch seine Ausrüstung überprüfte. Aber Chase war dicht hinter ihm und sprang nun in sein Polizeiauto. Auch er schaute blitzschnell nach, ob alles an seinem Platz war. Ryder wartete unterdessen vor der Zentrale und schon bald konnte es losgehen. Die drei rasten über die Brücke und dann durch die kleine Stadt. Und überall, wo sie vorbeikamen, machten die Bewohner ihnen Platz. Wie immer, wenn die Paw Patrol einen Einsatz hatte. Bürgermeisterin Gutherz wartete bereits vor dem Rathaus, mit Henrietta in ihrer Handtasche, die immer noch tief und fest schlief. Henrietta, Süße, es ist schon Mittag. Zeit zum Aufwachen. Henrietta wachte aber nicht auf. Doch Hilfe war schon da. Oh, Ryder, danke, dass ihr gekommen seid. Kein Problem. Marshall, fahr deine Leiter rauf zum Glockenturm. Chase, du hältst dich mit deinem Netz bereit, aber leise. Marshall fuhr sein Feuerwehrauto direkt vor den Glockenturm. Denk dran, leise sein. Geht klar. Leiter hoch. Lautlos setzte sich die Leiter in Bewegung und reichte genau bis zum Turm hinauf. Netzkanone. Chase fuhr das Netz aus, das sich an seinem Rucksack befand, während Marshall mit der Transportbox im Maul die Leiter hinaufkletterte, bis er die kleine Fledermaus erreichte. Es geht los. Ich leg sie jetzt in die Transportbox. Shh, weck sie nicht auf. Was? Megafon. Ohne nachzudenken fuhr Chase sein Megafon aus. Weck sie nicht auf. Oh oh. Zu spät. Natürlich war die Fledermaus durch den Lärm wach geworden und sie breitete sofort ihre kleinen Flügel aus. Sie fliegt weg! Die Fledermaus flatterte so aufgeregt hin und her, dass sie gegen die Transportbox stieß. Die fiel um, genau auf Marshall. Der kugelte die Leiter hinunter und er landete genau in der Box. Marshall, ist dir was? Wow. Aber da entdeckte Chase die Fledermaus. Moment! Wuff! Netz! Er fuhr es aus, doch die Fledermaus entwischte und Chase fing sich selbst. Das war wohl nichts. Tut mir leid, Ryder, sie ist uns entwischt. Wir haben sie wohl doch aufgeweckt. Das ist nicht so schlimm. Wir finden sie. Aber sie können jetzt die Glocke läuten. Das ist schön. Bürgermeisterin Gutherz holte ihr Handy aus der Tasche und drückte auf eine Taste. Heute funktioniert wirklich alles ferngesteuert. Nun wachte auch Henrietta auf. Das hat ja nochmal geklappt. Henrietta ist wach und hat bestimmt Hunger. Besorgt hielt die Bürgermeisterin ihrem Huhn einen Maiskolben hin. Marshall, Chase und Ryder hatten dagegen nur den kleinen Ausreißer im Kopf. Wie wollen wir die Fledermaus finden? Tja, gute Frage. Hallo, Kathi. Wir können nicht weiter Fußball spielen. Eine Fledermaus hängt kopfüber im Tor. Wir kommen sofort. Doch erst nahm Ryder Kontakt zu Sky auf. Hallo, Ryder. Vielleicht findest du die Fledermaushöhle, damit die Kleine endlich nach Hause kann. Alles klar, Ryder. Ich heb jetzt ab. Sky startete ihren Hubschrauber. Sie würde die Höhle aus der Luft bestimmt schneller entdecken als Ryder, Marshall und Chase unten auf dem Boden. Außerdem mussten die sich erstmal um die kleine Fledermaus kümmern. Chase, stell deine Hütchen vor das Tor. Der kleine Flederfreund soll weiterschlafen. Das ist ein Fall für Chase. Chase sperrte das Tor ab. Und Kathi, der kleine Alex und ein paar andere Kinder winkten den Freunden entgegen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir können nicht spielen, wenn die Fledermaus da hängt. Ja, ich hab noch nie gesehen, dass eine Fledermaus Fußball spielt. Keine Sorge, wir bringen die Kleine nach Hause. Sky, hast du schon was gefunden? Warte mal kurz. Ich sehe eine Höhle. Nachtsichtbrille. Die Höhle befand sich nicht weit entfernt am Fuße der Berge, die die Abenteuerbucht umgaben. Ich sehe in der Höhle Fledermäuse hängen. Ich hab gewusst, dass du sie findest. Jetzt muss der Flederfreund nur noch in die Transportbox. Oh oh. Sie hatten nicht mit der Möwe gerechnet, die es sich jetzt oben auf dem Tor gemütlich machte. Sch, nicht aufwecken. Husch, such dir einen anderen Platz. Schnell hob Ryder den kleinen Schäferhund hoch. Husch! Und die Möwe verschwand. Alles in Ordnung? Weiß ich nicht. Das Fledermäuschen wird wach. Moment mal. Schlaf gut, mein kleines Wuff, wuff, wuff, wuff. Jetzt schläft sie wieder. Gut gemacht, Chase. Ryder setzte Chase zurück auf den Boden. Und jetzt bist du dran, Marshall. Schnell fuhr der Dalmatiner die Leiter seines Feuerwehrautos aus, kletterte sie hinauf und legte den Flederfreund vorsichtig in die Box. Leise und langsam. Geschafft. Sehr gut, Marshall. Die Freunde verstauten die Box mit der schlafenden Fledermaus im Feuerwehrauto und fuhren dann auf geradem Weg aus der Stadt hinaus und direkt in die Berge. Sie hatten die Höhle, vor der Sky in ihrem Hubschrauber auf- und abflog, schon fast erreicht, als ihnen plötzlich ein dicker Baumstamm den Weg versperrte. Wir kommen nicht weiter. Und die Fledermaushöhle ist dort oben. Sky, kannst du die Box schon mal rauffliegen? Und wir klettern inzwischen hoch. Wir treffen uns oben. Sky steuerte ihren Hubschrauber direkt über die Fahrzeuge der Freunde und ließ einen Haken herunter, der an einem Seil befestigt war. Wuff, wuff. Diesen Haken machte Chase an der Transportbox fest und Sky zog sie vorsichtig wieder nach oben. Na, dann wollen wir mal. Ryder und Chase kletterten den Berg hinauf. Und es dauerte nicht lange, bis sie den kleinen Höhleneingang erreichten. Sky! Vorsichtig ließ Sky die Transportbox wieder hinunter. Ich hab sie! Und Ryder öffnete die vergitterte Tür. Du bist wieder zu Hause. Na komm, trau dich nur. Hier wohnst du doch, oder? Ja, es sah so aus. Die kleine Fledermaus breitete ihre Flügel aus und war gerade losgeflogen, als ein Schatten den Himmel verdunkelte und sie sich sofort wieder in der Box verkroch. Ein Adler! Bestimmt hat er hier irgendwo sein Nest. Hey, ich sehe das Nest, oben auf dem Felsen. Warum ist unser Freund nicht in seine Höhle geflogen? Er hat Angst vor dem Adler. Oh, der Arme. Wir müssen einen anderen Eingang in die Höhle finden. Sky? Schon unterwegs. Ruff, ruff. Aufmerksam suchte Sky die weitere Umgebung ab. Mit Erfolg. Ryder, ich habe noch eine Öffnung in der Felswand entdeckt. Wir sind unterwegs. Wuff, wuff. Ryder schnappte sich die Box mit der verängstigten Fledermaus und lief mit Chase dem Hubschrauber hinterher, der ihnen den Weg wies und direkt vor dem Eingang der Höhle landete. Hoffentlich kommen wir hier auch zu der Fledermausfamilie. Seid vorsichtig. In der Höhle war es stockdunkel. Genau richtig für die vielen schlafenden Fledermäuse, die mit dem Kopf nach unten an der Decke hingen. Seht mal, lauter Augen. Ich finde sie ganz schön unheimlich. Chase, mach mal Licht. Wuff. Jetzt konnten sie etwas sehen. So viele Fledermäuse. Bitte, mein kleiner Freund. Vorsichtig krabbelte die kleine Fledermaus zur Tür der Box und flog geradewegs auf zwei große Fledermäuse zu, die so wie alle anderen jetzt langsam die Augen öffneten. Oh, sie freuen sich, ihr Kind wieder zu haben. Jetzt kann das Fledermäuschen endlich wieder ausschlafen. Nein, das glaube ich nicht. Fledermäuse schlafen am Tag und nachts sind sie wach. Und jetzt werden sie gerade wach. Seht ihr? Eine Fledermaus nach der anderen flatterte aus der Höhle hinaus, denn es war inzwischen dämmerig geworden. Sowas! Zufrieden machten sich die Freunde auf den Heimweg und schnappten sich dort als erstes die Frisbee-Scheibe. Na, bist du bereit? Marshall macht's! Ryder warf den Frisbee hoch in die Luft. Marshall, ja! Der kleine Dalmatiner sprang der Scheibe hinterher und verschwand jetzt hinter einem dicken Baum. Das war der letzte Wurf. Jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Schade. Was, jetzt schon? Wir können morgen weiterspielen. Hey, seht mal da oben. Unser Freund, die kleine Fledermaus. Ryder, dürfen wir heute im Freien übernachten? Ja, dürfen wir. Weil ihr mir so toll geholfen habt, dürft ihr das natürlich. Hurra! Ja. Natürlich sagten sie auch Rubble, Zuma und Rocky Bescheid. Und bald hatte jeder Fellfreund seine Schlafmatte auf der Wiese ausgebreitet. Naja, fast jeder. Hey, wo ist Marshall? Keine Sorge, ich komme schon. Marshall wollte doch unbedingt den Frisbee fangen, stolperte und landete genau auf seinen Freunden. Wieder einmal. Nichts passiert. Und noch jemand war plötzlich da. Die kleine Fledermaus, die sich an einen Baum direkt in der Nähe hängte und sofort anfing zu schnarchen. Wenn man so müde ist wie die kleine Fledermaus, schläft man egal, wie spät es ist. Gute Nacht, Fellfreunde. Gute Nacht, Flederfreund. Aber das hörten die Fellfreunde nicht mehr. Sie waren bereits tief und fest eingeschlafen.